Du ahnst gar nicht, wie kraftvoll deine Worte und dein Zeugnis sind. Der Teufel möchte dir den Mund verbieten. Denk an Maria, als sie schwanger war. Sie hatte gerade die Botschaft vom Engel Gabriel erhalten, dass sie den heiligen Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Als sie ihre Cousine Elisabeth besuchte, die zu dem Zeitpunkt etwa im sechsten Monat schwanger war, hüpfte das Kind in ihrem Leib, als es Marias Stimme hörte. So wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, sagte sie. Bei dem Klang deiner Begrüßung, das war es, was Elisabeth sagte, bei dem Klang deiner Begrüßung hüpfte das Kind in meinem Leib. Die Mutter meines Herrn ist zu mir gekommen, bei dem Klang deiner Stimme. In deinem Mund kann manchmal das Wunder für jemand anderes liegen. Wenn du jemanden ansprichst und ihn ermutigst, kann ein in ihm schlummernder Traum oder eine verlorene Vision, die Gott ihm gegeben hat, in ihm wieder aufspringen. Doch wenn du schweigst, geschieht nichts. Selbst beim Gebet um Heilung, wenn du nicht für jemanden sprichst oder betest, geschieht nichts. Verstehst du? Jesus sagte im Obergemach, wenn ihr bittet, oder wie ich letzte Woche sagte, das Wort bedeutet hier fordern, wenn ihr in meinem Namen etwas fordert, werde ich es tun. Das schließt solche Gebete ein, diese gebieterischen Gebete. Alles, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Du kannst nicht den Job oder den Ehepartner eines anderen einfordern. Nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht in Bereichen der Unmoral. Aber Jesus hat für deine Gesundheit bezahlt, denn er hat deine Krankheiten am Kreuz auf sich genommen. Jetzt kannst du dem Schmerz in deinem Körper befehlen, zu verschwinden. Wenn du also deine Heilung in irgendeinem Bereich noch nicht empfangen hast, sprich es jeden Tag an. Wenn du einen Tumor in deinem Körper hast, sprich mit dem Tumor. Sag, Tumor, ich verfluche dich bis zu deinen Wurzeln im Namen des Herrn Jesus. Sei herausgerissen und ins Meer geworfen. Sag dem Tumor, verlasse meinen Körper im Namen von Jesus. Was ist, wenn es nicht passiert, Pastor? Sprich weiter, rede immer weiter. Als Jesus zum Feigenbaum sprach, um eine Lektion über den Glauben zu erteilen, sagte er, keiner esse mehr Frucht von dir, von nun an für immer. Also Jesus sprach zu Bäumen, es ist in Ordnung. Der vernünftigste, gesündeste, vollkommenste Mensch aller Zeiten sprach zu Bäumen. Und der Baum verdorrte. Er sagte, keiner esse mehr Frucht von dir, von nun an für immer. Und der Baum verdorrte. Sieh dir das an. Der Baum verdorrte nicht direkt, als er es aussprach. Denn die Bibel erzählt, dass sie in den Tempel gingen. Das war, als Jesus die Geldwechsler vertrieb. Danach zogen sie weiter nach Bethanien. Sie müssen am Feigenbaum vorbeigekommen sein. Die Jünger erwähnten nichts. Am nächsten Tag, auf dem Weg zurück von Bethanien, wo er vermutlich im Haus des Lazarus mit den Jüngern übernachtet hatte, kam er wieder an derselben Stelle vorbei. In Markus' Bericht heißt es, und am Morgen, was bedeutet, dass ein Tag vergangen war. Am Morgen sah Petrus, dass der Feigenbaum von den Wurzeln her verdorrt war. Und er erinnerte den Herrn daran, Meister, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus sagte daraufhin, wörtlich im ursprünglichen Griechisch, habt den Glauben Gottes. In Bibelübersetzungen steht gewöhnlich, habt Glauben an Gott. Es ist sehr wichtig, Glauben an Gott zu haben, aber hier spricht er von dem Glauben Gottes. Als Gott bei der Schöpfung die Dunkelheit sah, sagte er nicht, wow, wie dunkel. Dann wäre es noch dunkler geworden, nicht wahr? Gott sprach das aus, was er wollte. Im Römerbrief Kapitel 4 heißt es, dass Abraham Gott nachgeeifert hat. Gott nennt Dinge, die physisch noch nicht sichtbar sind, als wären sie bereits real. Sichtbar. Versteht ihr? Das ist Gottes Charakter, das ist Gottes Weg. Gott sah einen Mann, der zitterte, der sich vor seinen Feinden versteckte, einen Mann namens Gideon. Und Gott sprach zu ihm durch den Engel, sei gegrüßt, du tapferer Mann. Du mutiger, du tapferer Mann, obwohl er zitterte. Also sieht Gott dich nicht, wie du rein menschlich bist. Er nennt dich, wie er dich schon im Geist sieht. Kann ich mal ein kräftiges Amen bekommen? Also sprich täglich zu deiner Situation. Beginne damit, es bei deinen Pickeln zu üben. Sag, Pickel, stirb im Namen von Jesus. Und sieh nach, ob es funktioniert. Ich tue das seit Jahren. Und jetzt mache ich es immer noch für bestimmte Teile meines Körpers. Als Christen sollten wir zu den Situationen sprechen. Wenn du glaubst, dass böse Geister involviert sind, sprich nicht mit Gott über sie. Sprich direkt zu ihnen. Wenn du aufwachst und feststellst, dass du einen sehr schlechten Traum hattest, einen furchtbaren Traum, schlimmer als ein Horrorfilm, und er bedrückt dich oder du fühlst nachts eine Last auf dir, dann sprich ihn an. Sag, im Namen von Jesus, du unreiner Geist, der diese Bedrückung verursacht, der mein Kind oder mich bedrückt. Im Namen von Jesus, lass sie frei oder lass mich frei im Namen von Jesus. Hört ihr, Leute? Sitzt nicht einfach da und duldet diesen Unsinn. Es gibt Mächte der Finsternis. Deine Großmutter sagt, oh, ich klebe all diese Dinge auf, weil wenn der Hong kommt, ein Wind, ich spüre Rheuma und all das. Nun, böse Geister manifestieren sich wie Wind. Der Heilige Geist offenbart sich auch oft als Wind. Das Wort Ruach im Hebräischen bedeutet Wind. Es ist dasselbe Wort für Heiliger Geist. Wenn du Ruach Ra'ah sagst, meint das einen bösen Geist. Es ist auch das Wort für Wind. Es ist nicht bloß ein Wind, es ist ein böser Geist. Also nimm die Hand deiner Großmutter und sage, im Namen von Jesus, du unreiner Geist, der Schmerzen in ihren Knochen, in ihrem Arm verursacht, lass sie los und gib sie frei, im Namen des Herrn Jesus. Amen. Preis den Herrn. Ich freue mich darauf, viele Menschen zu sehen, die füreinander beten. Betet für eure Familien. Und wie ich gerade über ein autistisches Kind gesprochen habe, sprecht täglich Leben und Heilung ins Gehirn, im Namen von Jesus. Oder bei Parkinson. Wenn ihr vergesslich seid, verwendet euren Mund nicht gegen euch selbst. Die Bibel sagt, die Macht von Leben und Tod liegt in der Zunge. Nicht in der deines Onkels oder deiner Tante. Nein. Es ist nicht wichtig, was die Menschen über euch sagen, Gemeinde, sondern was ihr über euch selbst sagt. Seht, was Jesus sagte, als Petrus ihm zeigte, sieh, Meister, der Feigenbaum, den du verflucht hast. Aber er hatte ihn am Vortag verflucht, richtig? Am vorherigen Morgen, wahrscheinlich auf dem Weg zum Tempel. Es zeigte sich nicht sofort, aber er hatte ihn bereits verflucht. Mit anderen Worten, es begann an den Wurzeln zu wirken. Wenn ihr also im Namen von Jesus dagegen sprecht, sagt Jesus, ich werde es tun. Es beginnt an den Wurzeln. Und wir wollen ja, dass unsere Heilung von ganz unten beginnt. Es bringt nichts, nur die Äste abzuschneiden, die Symptome zu entfernen. Dann freuen wir uns zwar, dass das Symptom verschwunden ist, aber die Wurzel ist immer noch da. Was sagte Jesus dazu? Habt den Glauben Gottes. Nun hört zu, denn wahrlich, ich sage euch, wer auch immer, ich möchte, dass ihr zählt, wie oft er das Wort sagen benutzt. Mit mir, seid ihr bereit? Wer auch immer zu diesem Berg sagt, seht ihr, redet nicht mit Gott darüber. Gott ist nicht euer Berg. Es gibt Zeiten, da beten wir und reden mit Gott, ja. Aber wenn es um unsere Probleme geht, ist Gott nicht das Problem. Dieser Berg ist das Problem. Ein Berg kann jede Herausforderung darstellen, eine Krankheit, was auch immer. In diesem Fall war es ein Feigenbaum. Und Jesus sagte, sprecht zu dem Berg. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wie oft hat er das Wort sagt bisher benutzt? Okay, nochmal von vorn. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, im Herzen glaubt. Wie oft hat er glaubt gesagt? Nur einmal. Also, wenn jemand zu diesem Berg sagt, Erstes Mal, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt. Glauben wird nur ein einziges Mal erwähnt. Dass das, was er sagt, geschieht, zweites Mal sagt, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt, drittes Mal. Wir betonen so sehr den Glauben. Ich habe nicht genug Glauben, nicht genug Glauben. Aber Jesus betonte das Sprechen. Den Glauben erwähnt er hier nur einmal. Denn was ihr sagt, kann euren Glauben beeinflussen. Ich bin immer so vergesslich oder ich werde alt. Das kennt man ja, solche Sachen. Oh, ich habe keine Energie. Ich bin. Merkt ihr nicht, dass ihr euch selbst schlecht redet? Amen. Und ehrlich gesagt, ich mag diese chinesischen Ausdrücke nicht, mit allem Respekt. Lao Gong, Lao Po. Warum muss es Lao sein, alt? Das ist Chinesisch für alter Ehemann, alte Ehefrau. Selbst in der westlichen Welt sagt man von seinem Vater, das ist mein Alter. Nein, sprecht nicht aus, was ihr nicht haben wollt. Aber ich wünsche mir doch Gutes, Pastor. Ja, aber was sagst du? Jesus sagte nicht, dass du das bekommst, was du möchtest, sondern dass du das bekommst, was du aussprichst. Er wird alles haben, was er sagt, Gutes oder Schlechtes. Es gibt eine ganz neue Generation, die diese Lehre nicht kennt. Hört ihr, Leute? Er sagte nicht, dass wir erhalten, was wir uns wünschen, sondern ihm wird zuteil werden, was immer er sagt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Meine Familie ist gesegnet. Wenn du die Nachrichten hörst und sie sagen, dass überall auf der Welt schlechte Zeiten und Inflation auf uns zukommen, lautet die Botschaft immer, es wird schlecht werden, es wird nicht genug geben, nicht genug geben. Die Zukunft wird schlecht werden. Doch du kannst sagen, mein Gott wird allen meinen Mangel ausfüllen und nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, nicht nach den Umständen oder der finanziellen Stärke meines Landes, egal aus welchem Land du kommst, sondern nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er lässt es dabei. Er hat nicht festgelegt, woran es mangeln wird, damit du es selbst ausfüllen kannst, was auch immer dir fehlen mag. An Weisheit wird es dir nicht mangeln. Preis den Herrn. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Wir können schon nach Hause gehen. Amen. Also Pastor, wenn ich etwas Negatives sagen muss, damit es meine Frau versteht, wie sage ich es dann? Das heißt nicht, dass du nichts Negatives sagen darfst. Das kannst du durchaus, in Ordnung. Mach es so wie David. Er hat sich bei Gott beklagt. Herr, das und das ist los. Die beste Person, bei der man sich beklagen oder Negatives äußern kann, ist der Herr. Nicht bei den Menschen. Allerdings mit Beklagen meine ich nicht das, was die Israeliten in der Wüste taten, als sie sich bei Mose beklagten. Aber du kannst dein Herz vor dem Herrn ausschütten, das meine ich. Und dann gibt es einen Selah im Buch der Psalmen, richtig? Selah. Das Wort bedeutet nicht einfach Pause. Es bedeutet, dass David seine Probleme vor Gott bringt und dann, weißt du was, es gibt eine Pause. Und dann hört er auf Gottes Antwort an ihn. Dann sagt er, aber du, Herr, bist mein Schild. Du bist meine Ehre und der, der mein Haupt erhebt. Man kann sehen, wie die Antwort ihn bereits beeinflusst. Also, wenn du etwas sagen musst, kannst du immer hinzufügen, aber der Herr wird unsere Bedürfnisse stillen. Du kannst deinem Ehepartner etwas mitteilen, deinen Kindern etwas sagen und dann hinzufügen, aber ihr habt den Sinn Christi. Ich erwarte Großes. Ein schlechtes Zeugnis? Schau dein Kind an und sage, weißt du was? Du hast den Sinn Christi. Ich akzeptiere das nicht als die endgültige Definition deines Bildungsstands. Nein. Ich glaube, du bist klüger als das. Das ist tatsächlich der beste Weg, Kinder zu korrigieren, sie dazu zu bringen, sich klüger zu fühlen, als sie im Moment noch sind. Benenne die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern rufe Dinge ins Dasein, als wären sie bereits da. In der Bibel steht, dass Gott dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das entspricht Gottes Wesen. Das ist kein Lügen, das ist göttlich. Gott sieht Dinge, bevor sie geschehen, also ruft er sie in die Zukunft und sie geschehen jetzt. Es passiert in der Dimension der Zeit. Wenn ich jetzt sage, kann sich die Manifestation nächste Woche, nächsten Monat oder sofort ereignen. Aber jetzt gehört zu dieser Zeitdimension. Gott sieht die Dinge im Geist und ruft sie hervor. Verstehst du, wenn ich für dich bete, sehe ich den überfließenden Vorrat im Himmel. Dort gibt es Gliedmaßen, Gehirne. Gefällt dir dein Gehirn nicht? Du kannst nach einem neuen fragen. Ich glaube das wirklich. Ich sehe Arme und Beine. Für Menschen, die ein neues Bein brauchen, sehe ich brandneue Kniescheiben, Kniegelenke, Knochen, vollständig geformt und bereit zum Nehmen. Ja, und das hat Gott gesagt. Im Himmel mangelt es an nichts. Alles, was du benötigst, entspricht seinem Reichtum in Herrlichkeit. Preis den Herrn. Okay, gut, die Predigt hat begonnen, das wisst ihr alle, richtig? Das ist die Lehre im Obergemach. Also Jesus sagt, wenn ihr etwas in meinem Namen fordert, werde ich es tun. Das unterscheidet sich von dem anderen Gebet im Obergemach. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Was auch immer ihr den Vater bittet, das Gebet richtet sich an den Vater, in meinem Namen wird er es euch geben. Nicht ich werde es tun, sagt Jesus, sondern der Vater wird es euch geben. Betet so bei Dingen, wo ihr euch unsicher seid. Bittet Gott um Weisheit, welche Schule zu besuchen ist, welche Berufslaufbahn ihr anstreben sollt. Oder was ihr heute tun sollt. Soll ich hierhin oder dorthin gehen? Dieses Gebet umfasst das. Es ist ein Gebet, das alles abdeckt, was mit dem vollendeten Werk zu tun hat. Aber ihr seid euch bei diesen Aspekten unsicher, wie ihr von hier nach dort kommt, nicht wahr? Gott um Weisheit zu bitten, ist ein gutes Beispiel. Man kann nicht einfach sagen, im Namen von Jesus, ich befehle Weisheit in mein Gehirn. Vielmehr ist das ein Bittgebet, wie der Apostel Paulus gebetet hat. Ich denke, ich werde es euch später noch zeigen. Seid ihr bereit? Okay, schaut in die Bibel. Jesaja 11. Jesaja 11 spricht von unserem Herrn Jesus. Preist den Herrn. Gott sei Dank, wir liegen gut in der Zeit, okay? Ich werde euch pünktlich entlassen, keine Sorge. Würde nur die Zeit nicht immer drängen. Das wäre so gut, so gut. Amen. So wie wenn man verliebt ist, wünscht man sich, die Zeit würde stehen bleiben. Man verbringt 2 Stunden miteinander und es fühlt sich an wie 5 Minuten. Bevor man sich's versieht, heißt es auf Wiedersehen, in der U-Bahn-Station. Tschüss, tschüss. Man steigt in unterschiedliche Züge, aber gedanklich fährt man mit dem anderen mit. Seid ihr immer noch in euren Ehepartner verliebt? Sagt ihr immer noch, tschüss, Liebling? Baby. Sagt ihr immer noch Liebling oder nur noch Tschüss? Amen. Bruder, lerne mit deinen Worten zu lieben, nicht nur mit deinem Körper. Predige es, Pastor Prinz. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Isai ist der Vater Davids. Von David stammt der Messias ab, unser Herr Jesus Christus. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wow, preist Gott. Seht, wie der Heilige Geist hier beschrieben wird. Als 7-facher Geist Gottes. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 1, ist von den 7 Geistern Gottes vor seinem Thron die Rede, in einer Übersetzung. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, es gäbe 7 heilige Geister. Nein, sicher nicht. Ich glaube, dass dies eine Beschreibung des 7-fachen Geistes ist. Und die Bibel legt sich selbst aus. Wir haben diese Stelle in Jesaja 11, die uns zeigt, dass der Geist des Herrn sich in 7-facher Weise manifestiert. Zunächst haben wir den Geist des Herrn. Der Geist des Herrn, Jahwe, sein Name, wird auf Jesus ruhen. Dann der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das sind schon 2 und 3, richtig? Weisheit und Verstand. Der Geist des Rats und der Kraft. Und dann der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Amen. Viele von uns denken, okay, ich bin im Heiligen Geist getauft, ich bete in Zungen. Das war's, mehr gibt's für mich nicht. Aber nein, Gott hat noch viel mehr für uns. Also, wenn die Bibel sagt, dass ihr voll des Heiligen Geistes seid, glaube ich, bezieht sie sich genau darauf. Das gilt auch besonders für die unter euch, die an Orten sind, wo sie den Geist der Weisheit und des Verstandes benötigen. Einige arbeiten vielleicht in körperlich anstrengenden Bereichen, werden schneller müde und brauchen Kraft. Andere müssen mehr ihren Kopf benutzen und benötigen Weisheit. Gott kennt diese Bedürfnisse. Wisst ihr, dass diese Weisheit durch den Heiligen Geist offenbart wird? Und dass diese Kraft durch den Heiligen Geist manifestiert wird? Wir haben das Beispiel von Simson, auf den der Geist der Kraft kam. Was passierte? Ein gewöhnlicher Mann wurde zu einem außergewöhnlichen Mann. Übrigens, ich glaube absolut nicht, dass Simson ein starker Mann war. So wie jemand, der Gewichte stemmt. Mit Bizeps, Muskeln überall und einem Sixpack. Nein, das glaube ich nicht. Und dann noch ein Sixpack auf dem Sixpack. Das glaube ich wirklich nicht. Ich stelle mir vor, dass er wahrscheinlich ein schlanker Mann mit langen Haaren war. Wenn er also Dinge tat, wie einen Löwen zu zerreißen, der ihn angriff, oder als er die sehr schweren Tore von Hebron aus den Angeln hob, dann sagte sich jeder, der das sah, das ist Gottes Werk. Gott wirkt durch ihn. Wenn du jemanden siehst, der körperlich stark ist und solche Taten vollbringt, wäre das nicht erstaunlich. Ich glaube also nicht, dass die Filme zutreffen, die Simson als Muskelprotz darstellen. Denn Gott sagt, meine Kraft ist in der Schwäche vollkommen, damit Gott die Ehre bekommt. Als Gideons Armee zu groß war, sagte Gott, nein, ich kann euch nicht mit dieser Anzahl den Sieg über eure Feinde geben. Ihr seid zu groß. Ihr würdet euch wahrscheinlich nach dem Sieg rühmen und euch etwas darauf einbilden. Ihr würdet denken, dass ihr es seid und nicht ich. Also reduzierte Gott die Armee auf 300 gegen, wie viel? Zehntausende Feinde. Damit, wenn Gideon mit den 300 den Sieg erringt, jeder erkennt, dass es Gott ist. Wie ein ehemaliger Stotterer und Stammelnder, nicht nur im Kindergarten und der Grundschule, sondern auch noch in der Sekundarschule, der jetzt zu euch predigt. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn Gott das für mich tun kann, kann er das auch für euch tun, preist Gott. Niemand kann sich auf seine eigene Stärke oder seine eigene Fähigkeit berufen. Einer der Gründe, warum Leute nicht vom Heiligen Geist abhängig sein oder mit ihm erfüllt werden wollen, ist, dass sie sagen, ich brauche den Heiligen Geist nicht, ich kann es allein schaffen. Was sagt Jesus? Bleibt in mir und ich in euch. Schauen wir uns die Bibelstelle an, die Lehre im Obergemach. Ich lese sie kurz vor, okay? Und dann zurück zur siebenfältigen Kraft des Geistes Gottes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wenn Jesus die Füße seiner Jünger wäscht, ist das ein Bild dafür, dass wir bereits gerettet sind. Wir brauchen nicht das Bad der Wiedergeburt. Das müssen wir nicht. Wir sind wiedergeboren. Wir brauchen nicht erneut ganz gewaschen zu werden, okay? Unsere Sünden sind uns ein für allemal vergeben. Also, was ihr jetzt braucht, ist Folgendes. Eure Füße, das heißt euer täglicher Lebenswandel, werden verunreinigt. Ihr bewegt euch in der Welt, hört Dinge, die ihr nicht hören solltet, seht Dinge, die ihr nicht sehen solltet. Ihr erlebt Verunreinigung. Das ist unvermeidbar. Menschen um euch herum sagen profane Dinge und ihr fühlt euch unrein. Wie wird man das los? Jesus sagt, durch das Waschen mit dem Wasser des Wortes. Genau das hat er im Obergemach demonstriert. Erinnert ihr euch? Unsere erste Lehre über das Obergemach. Und dann heißt es hier, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was bedeutet es praktisch, unsere Füße zu waschen? Das hat eine geistliche Bedeutung. Jesus hätte seinen Jüngern nicht gesagt, was ich jetzt tue, versteht ihr nicht, aber ihr werdet es später verstehen, wenn es nur um das physische Waschen der Füße gegangen wäre. Es ist also geistlich. Jesus wäscht uns täglich mit dem Wasser des Wortes. Auch jetzt, während ich zu euch spreche, werdet ihr durch das Wasser des Wortes gereinigt. Wusstet ihr das? Alle Verunreinigungen der vergangenen Woche werden weggewaschen. Deshalb solltet ihr nicht einen Sonntag die Gemeinde meiden, wie Thomas. Jesus erschien am Sonntag und Thomas war nicht da, richtig? Am nächsten Sonntag, als Jesus wieder erschien, war er bereits ein zweifelnder Gläubiger. Die ganze Woche über sagten ihm die Jünger, wir haben ihn persönlich gesehen. Ich werde nicht glauben, es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Nagelwunden. Es sei denn, ich lege meine Hand in seine Seite. Richtig? Und Jesus erschien und sagte, sei nicht mehr ungläubig, Thomas. Komm, leg deine Finger hier hin. Was sagte Thomas? Mein Herr und mein Gott. Wenn Jesus nicht Gott wäre, würde er diese Anrede von Thomas nicht annehmen. Er ist Herr und Gott. Preist Gott. Okay, er sagt, bleibt in mir. Das ist übrigens die Lehre im Obergemach. Bleibt in mir und ich in euch. Zum ersten Mal lehrte Jesus dies im Obergemach, um uns die Einheit, die er mit uns hat, zu vermitteln. Wisst ihr, dass der Weinstock keinen Stamm wie ein Baum hat? Ihr wisst, Trauben hängen nicht direkt am Weinstock, richtig? Die Trauben wachsen an den Reben. Es sind Kletterpflanzen, denn sie schlingen sich um einen Stock oder ein Gitter. Und das Gitter ist wie ein Kreuz geformt. Wie ein Kreuz, okay? Und die Weinreben wachsen darum herum. Und die Trauben wachsen an den Weinreben. Das sind die einzelnen Zweige. Hört ihr? Die Leute denken, dass Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ich bin der Stamm. Und dann all die Zweige. Ihr seid die Zweige. Nein, nein, denkt nicht an einen Baum und die Zweige. Denkt an den Weinstock. Der Weinstock muss klettern, richtig? Also setzen sie ein Gitter und dann klettert der Weinstock. In diesem Sinne sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also was bedeutet das? Bin ich der Stamm? Nein, wir alle zusammen. Wir alle zusammen sind die Reben. Ich sage es besser so. Ich bin mit euch allen zusammen. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird der Leib Christi genannt. Oh, Pastor, diese geistliche Wahrheit ist erstaunlich. Wir müssen Augen haben, um diese Wahrheit zu sehen. Paulus spricht im Neuen Testament, nicht im Alten Testament, davon, dass wir Glieder seines Körpers sind. Er sagt sogar, das hört zu, dass wir Teil seines Fleisches und seiner Knochen sind. Und ich möchte euch verkünden, dass sein Fleisch und seine Knochen sehr gesund sind. Je mehr ihr euch also mit ihm identifiziert, desto mehr Gesundheit und Wohlsein wird euch in diesem Leben zuteil. Schon hier in unserem irdischen Leben. Wir haben ewiges Leben. Der Tod ist für uns nur ein Vorfall, falls er eintritt. Wir erwarten die Entrückung. Er sagt also, ihr alle zusammen bildet mich. Ich habe beschlossen, mich von nun an mit euch allen zu identifizieren. Erinnert ihr euch daran, als Saulus, der später zum Apostel Paulus wurde, wahrscheinlich der größte Apostel überhaupt, die Christen verfolgte? Er reiste bis nach Syrien, in die Stadt Damaskus, die älteste Stadt der Welt. Und dort fiel er buchstäblich von seinem hohen Ross. Wahrscheinlich stammt daher die Redewendung vom hohen Ross fallen. Und er wurde 3 Tage lang blind. Dann kam ein Mann namens Hananias, ein Gläubiger, und betete für ihn. Und er konnte wieder sehen. Der Name des Mannes bedeutet die Gnade Gottes, Hananias. Das Erste, was Paulus, der Gesetzestreue, der Oberpharisäer, sah, war die Gnade. Man könnte sagen, dass die Gnade seine Augen öffnete. Aber erinnert ihr euch, als er von seinem hohen Ross fiel und die Herrlichkeit von Jesus ihn umstrahlte? Die Bibel sagt, sie war heller als die Sonne. Könnt ihr euch vorstellen, heller als die Sonne? Wie lange kann man in die Sonne schauen? Geht nicht. Und diese Herrlichkeit ist heller als die Sonne. Kein Wunder, dass er 3 Tage lang blind war. Und er sagte, wer bist du, Herr? Er wusste, dass es der Herr war. Und der Herr sagte, ich bin Jesus. Beachtet, wie Jesus sich vorstellte. Sagte er, ich bin Jesus, der Verherrlichte? Nein. Sondern, ich bin Jesus, den du verfolgst. Den du gerade verfolgst, Gegenwart. Den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wow. Aber Jesus ist doch im Himmel. Nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist er körperlich in den Himmel aufgefahren. Und eines Tages wird er körperlich zu uns zurückkehren. Er ist im Himmel. Wie kann Jesus also sagen, ich bin Jesus, den du verfolgst? Weil, wer seinen Körper verletzt, der verletzt ihn. Hört zu, wenn ich euch segne, segne ich ihn. Ich könnte singen, segne den Herrn, meine Seele, aber wirklich segnen tue ich ihn auf eine andere Weise. Er sagte, wenn ihr einem Gläubigen auch nur einen Becher kaltes Wasser gebt, werdet ihr keineswegs um euren Lohn kommen. Jesus erzählt ein Gleichnis, in dem Leute ihn verblüfft fragen, wo haben wir dich nackt gesehen und bekleidet? Wir kleiden Jesus, indem wir uns um arme Glaubensgeschwister kümmern, ihnen Kleidung geben, sie im Gefängnis besuchen. Im Zusammenhang geht es bei dem Gleichnis zwar hauptsächlich um die Nation Israel und die Gläubigen unter ihnen, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Er sagt, was auch immer ihr für meine Geschwister tut, selbst den Geringsten, das tut ihr für mich. Er wird es nicht vergessen. Wir sind eins. Seht, der Blutkreislauf in eurem Körper zirkuliert überall. Und wenn ein Teil wehtut, schmerzt jeder Teil. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, wollt ihr schlafen. Ihr wollt euch hinlegen, wenn möglich. Warum? Weil es sich auf den gesamten Körper auswirkt. Nicht jeder Teil leidet so stark wie der Kopf, aber alles erträgt die Qual. Also lasst uns nicht neidisch aufeinander sein. Und ich spreche hier nicht nur von unserer lokalen Gemeinde, in der das Leben seinen Ausdruck findet. Für jede Gemeinde manifestiert es sich lokal. Aber auch international, die Gemeinde Christi hier in Singapur sowie überall auf der Welt. Lasst uns nicht neidisch aufeinander sein. Lasst uns füreinander beten. Denn die Ehre einer Person ist die Ehre aller. Das Gleiche gilt für die Schande einer Person. Wir können nicht sagen, oh, diese Person oder diese Gemeinde, das betrifft uns ja nicht. Wir alle fühlen den Schmerz, wir alle bekommen den Druck zu spüren. Betet für die gesamte Gemeinde. Die Gemeinde heute, und ich spreche prophetisch, steht unter Verfolgung. Denn der Teufel spürt, dass etwas geschieht. Gott wirkt etwas, und ich glaube, dass die Herrlichkeit des Herrn sich in diesen letzten Tagen in der Gemeinde zeigen wird. Die Herrlichkeit des Herrn wird in der Gemeinde sichtbar sein. Und was wird geschehen? Jesaja 60 wird sich erfüllen, und es wird zu einer dunklen Zeit geschehen. Nicht nach der Entrückung, nicht während des tausendjährigen Reiches, denn dann wird Jesus hier sein, dann wird es kein Dunkel geben, geschweige denn tiefes Dunkel, wie es in Jesaja heißt. Jesaja sagt voraus, dass während dieser Zeit tiefes Dunkel die Völker bedecken wird. Und er sagt weiter, dass VIPs zum Licht der Gemeinde kommen werden. Könige werden zu dem Glanz kommen, der über dir aufgeht. Und deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn die Herrlichkeit des Herrn aufgeht, es hängt alles vom allerersten Vers ab, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir scheint die Herrlichkeit des Herrn. Ich sage euch, es geschieht gerade. Ich spüre, dass wir gerade in diese Herrlichkeit eintreten. Es muss vor der Entrückung geschehen. Wie ich euch schon von meinem Traum erzählte, in dem Jesus zurückkehrte. Das ist wie die Rückkehr der Bundeslade, nicht wahr? Und der letzte Teil, die letzten Schritte waren so schnell, dass ich in meinem Traum sagen musste, stopp das Video. Und der Herr sagte zu mir, ich komme bald zurück. Das Wort hier bedeutet plötzlich. Es kann zeitlich oder unvermittelt verwendet werden. Wenn es passiert, wow, ich fühle mich so gut. Ich sprühe vor Leben. Und wenn ich euch anschaue, wow, bist du das, Pastor Henry? Du siehst so jung aus. Schwarze Haare, keine Brille mehr. Was ist passiert? Und er sagt, schau dich an, Pastor Prince. Dein Gesicht sieht besser aus. Amen. Wir werden einander alle ansehen und sehen aus wie Mr. und Miss Universe. Egal, ob das heute koscher ist oder nicht, so meine ich das. Es wird geschehen. Wenn überhaupt, bestätigt das, was der Teufel tut, nur die Bibel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich liebe diesen Vers. Hat er gesagt, versuche, eine Rebe zu sein? Nein. Er sagt, ihr seid es. Im christlichen Leben müssen wir nicht versuchen, etwas zu erlangen, was wir bereits sind. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das gleiche Leben, das in mir fließt, sagt Jesus, fließt in euch. Ihr habt den gleichen Frieden, den ihr bei mir gesehen habt, als ich im Boot schlief. oder als ich einem von Dämonen besessenen Mann begegnete. Ich hatte vollkommenen Frieden. Als sie kamen, um mich zu verhaften und ich bin sagte und sie alle zurückwichen, dieser Friede fließt in euch, weil ich der Weinstock bin und ihr die Reben seid. Die Reben sind der Teil des Weinstocks, der die Früchte zur Schau stellt, die die Menschen sehen und genießen können. Früchte sind dazu da, betrachtet und genossen zu werden. Sie sind nicht nur dazu da, an der Rebe zu hängen. Übrigens, ganz kurz, im Laufe von Johannes 15 sagt Jesus erst, ihr werdet Frucht tragen, dann mehr Frucht, dann viel Frucht. Frucht ist Frucht. Ein paar Früchte sind Frucht, richtig? Aber dann mehr Frucht. Nachdem das Wort euch gereinigt hat, viel Frucht. Wie viel ist viel im Vergleich zu mehr? Das kann man nicht zählen. Erstaunlich? Preis den Herrn. Also er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir geht nichts. Wir glauben oft nicht wirklich daran. Statt wirklich zu glauben, dass wir ohne ihn nichts tun können, denken wir können einige Dinge tun, aber nicht alles. Wir glauben immer noch, dass wir einiges tun können. Nein, wenn Jesus sagt, ihr könnt nichts tun, dann meint er genau das, nichts. Ich bin auf der Position, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Ich kann nur eines tun, einfach in ihm bleiben, was tatsächlich eines der einfachsten Dinge ist. Wenn ich dich in einen Raum bringe und dort lasse, indem ich sage, bleib hier, okay, ich hole Kaffee, okay, bedeutet das einfach bleiben. Das ist das Wort für bleiben. Meno auf Griechisch, bleiben, verharren. Aber es gibt eine praktische Art, im Alltag in ihm zu bleiben. Wir sind alle in Christus und können niemals aus ihm herausgenommen werden, okay? Durch ihn bist du in Christus gesetzt worden. Das bezieht sich nicht auf das Bleiben, das Jesus hier anspricht. Wir befinden uns bereits in Christus. Wir sind in ihm. Diese Wahrheit, manche nennen es positionelle Wahrheit, ich nenne es eine Realität, eine ewige Realität. Aus dieser kann niemand, nicht einmal du selbst, dich entfernen. Du bist dauerhaft dort. Genauso wie dein Zustand dauerhaft sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Du kannst dann nicht wieder sündigen. Es hat bereits begonnen. Du bist in Christus. Aber es gibt eine praktische Weise, in ihm zu leben, in ihm zu bleiben. Das bedeutet, sich seiner innerlich bewusst zu sein. Möchtet ihr wissen, wie man in ihm verbleibt? Wollt ihr das wirklich wissen? Gut, eine kurze Lektion, okay? Die Bibel muss die Bibel auslegen, denn es gibt viele Bücher über das Bleiben in Christus. All das ist schön und gut. Ich habe einige dieser Bücher gelesen. Einige sind wirklich gut, aber sie geben mir nicht die Antwort. Ich bin nicht schlauer, wenn ich das Buch beendet habe und immer noch frage, also wie bleibt man nun in Jesus? Es heißt dort, ich solle mein Bestes tun, das christliche Leben leben, jeden Morgen meine stille Zeit haben, Zeit mit dem Herrn verbringen und beten und all das. Ich meine, das ist legitim, aber Jesus sprach nicht von diesen Dingen als Schlüssel zum in ihm bleiben. Ich muss die Bibel auslegen lassen. Vor vielen Jahren öffnete Gott meine Augen für die folgende Bibelstelle, 1. Johannes 2, Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Dieses Wort bleiben bedeutet, es ist immer da, es verlässt euch nie. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Über wie viele Dinge? Wenn Gott alles sagt, dann stellt das nicht in Frage, verstanden? Schränkt es nicht ein, messt es nicht ab, sagt nicht, es gilt nur für geistliche Dinge. Nein, es schließt auch die Erziehung ein. Es betrifft, wie man einen irrenden Mitchristen wiedergewinnt. Es bezieht sich darauf, wie ihr an einem bestimmten Tag, unter speziellen Umständen, mit einem Kollegen umgeht. Alles bedeutet wirklich alles. Gott möchte deine Aufmerksamkeit, weil er dich so sehr liebt. Wenn es nicht alles wäre, würdest du dich auf etwas anderes verlassen. Auf Psychologie oder jemand anderen, der dir hilft. Oder sogar auf dich selbst und deinen eigenen Verstand. Aber Gott möchte, dass du dich auf ihn verlässt. Deshalb wird die Salbung dich über alles belehren. Amen. Weiter sagt er, diese Salbung ist wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Du wirst in ihm bleiben. Solange du der Salbung folgst, wirst du in praktischer Weise in ihm bleiben. Verstehst du? Du hast den Schlüssel gefunden. Der Schlüssel ist die innere Salbung. Amen. Ich sagte, die innere Salbung. Darum geht es im ganzen Abschnitt hier. Hat nicht Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch alles lehren? Richtig? Dieselbe Salbung wird dich alles lehren. Übrigens, wenn es heißt, ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, dann lehrt uns Johannes ja genau diesen Vers. Er sagt nicht, dass wir keine Lehrer brauchen. Vielmehr zeigt er uns, dass die Salbung vorhanden ist. Sie ist immer da, sie stammt von Gott und sie wird dir bestätigen, was wahr ist und was nicht. Die Salbung wird dich lehren. Wenn du der Salbung folgst, wirst du im Alltag ganz praktisch in Christus bleiben. Wie Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also hört genau zu. Er sagt nicht, dass wir keine Lehrer bräuchten, denn in Epheser steht, dass Jesus Gaben an die Gemeinde gegeben hat. Es gibt Pastoren, Apostel, Evangelisten, Propheten, Lehrer. Nicht wahr? Ein Pastor ist ein Geschenk von Jesus. Ich bin eine Gabe von Jesus an euch. Die Pastoren in dieser Gemeinde sind Geschenke für euch, genauso wie die Bibellehrer. Also gibt es im fünffachen Amt eine stärkere Salbung. Jeder kann die Bibel lehren, ob in einer kleinen Gruppe oder sonst wo. Ihr könnt es, besonders in dieser Gemeinde. Viele Predigten sind aus dieser Gemeinde hervorgegangen. Selbst Leute, die gegen mich sind, predigen meine Predigten, aber sie geben es nicht zu. Aber sie haben es aus diesem Haus. Also, wenn sie es können, dann könnt ihr es definitiv auch. Ihr habt über die Jahre viel gehört. Jeder kann lehren, aber es muss in Unterordnung geschehen. Deshalb sagen wir, unterstellt euch der Autorität der Gemeinde. Handelt nicht außerhalb des Leibes. Wenn eine Zelle überaktiv wird und ihre eigene Gruppe außerhalb des Körpers bildet, stört das die Funktion des Körpers. So entsteht... Was? Krebs. Richtig? Die Zelle wird abnormal. Achtet darauf, dass alles in Unterordnung geschieht. Ihr könnt eine Gruppe gründen, aber stellt sicher, dass sie die Zustimmung eurer Leiter hat, die über eure Seelen wachen. Amen. Wir sollten das überall haben, an jeder Universität, an jedem College, in jeder Schule, sogar am Arbeitsplatz. Besonders ihr aus dieser Gemeinde. Ich glaube, ihr seid dazu gesalbt zu lehren. Aber beim Bibellehrer liegt eine größere Salbung vor, versteht ihr? Das Gleiche gilt für den Propheten. Jeder kann prophezeien. Wusstet ihr das? Jeder kann prophezeien. Nicht direktiv, sondern zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Heutzutage kann man Prophezeiungen sogar als Textnachricht schicken, okay? Aber ein Prophet hat eine stärkere Fähigkeit. Und das schließt auch die Vorhersage der Zukunft durch den Heiligen Geist ein. Das ist eine stärkere Salbung. Evangelisten haben eine starke Salbung, um die Verlorenen zu gewinnen. Aber wir sind alle berufen, die Verlorenen zu gewinnen. Versteht ihr das bis hierhin? Also, er sagt nicht, dass ihr niemanden braucht, der euch lehrt. Aber er sagt Folgendes. Gerade jetzt lernen wir von ihm. Johannes ist sowohl Lehrer als auch Apostel. Also, Johannes lehrt uns, nicht wahr? Hey, schaut her. Wie lernt ihr das? Ich lehre euch, nicht wahr? Also besteht ein Bedarf für die Gaben im Leib Christi. Ihr solltet die Gaben nie umgehen. Aber was er sagt, ist, dass ihr niemanden braucht, der euch sagt, dass euer inneres Zeugnis von Gott kommt. Ihr wisst, dass es von Gott ist. Das ist das Vorrecht aller Kinder Gottes. Im selben Kapitel, 1. Johannes 2, etwas früher, sagt er über die Salbung, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Seht ihr das? Dasselbe Wort, Salbung. Übrigens, das Wort Salbung ist Charisma. Die Welt kennt das Wort Charisma, richtig? Das Wort kommt daher, dass bestimmte Menschen vom Geist erfüllt werden, die durch den Geist wirken. Man nennt sie charismatische Menschen. Leute, die überzeugend reden und so weiter. Es wird verkannt, dass es der Heilige Geist ist. Also sagt man, oh, das sind besondere Menschen, charismatische Menschen. So verwendet die Welt das Wort. Sehr interessant, dass das Wort Enthusiasmus oder enthusiastisch sich von Gott im Innern ableitet. En ist innen, Theos ist Gott. Es ist Gott im Innern eines Menschen. Also, damals, als dieses Wort geprägt wurde, schaute man Gläubige an und sagte, wow, sie sind voller Leidenschaft, voller Feuer, voller Leben. Gott ist in ihnen. Das führte zum Wort Entheos, Enthusiasmus. Verstanden? Okay. Sitzt nicht einfach nur da, seid enthusiastisch. Amen, Pastor, preist Gott. Okay, passt auf. Jetzt hört zu. Es heißt, ihr wisst alles, richtig? Aber warum gibt es dann Lehrer? Was ist der Zweck des Bibellehrens? Oft ist die Salbung in uns still. Man könnte sagen, stimmenlos. Sagt nicht ständig, ich höre Gott, ich höre Gott. Letzte Woche habe ich gesagt, seid vorsichtig bei Leuten, die ständig prophezeien oder sagen, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Diejenigen, die wirklich Gott hören, sagen so etwas nicht. Wenn ich mich mit unserem Leitungsteam treffe, sage ich, Leute, wäre es besser, wenn wir es so machen. Was denkt ihr darüber? Ich sage nicht, Gott hat mir gesagt, wir machen das so. Ende der Diskussion. Wer will mir da widersprechen? Wenn man sagt, Gott hat gesagt, wer will da noch diskutieren? Nein, das ist nicht richtig. Kein Pastor sollte das tun. Ich sage, lasst uns darüber reden. Am Ende der Diskussion muss man sich einig sein. Die Bibel sagt, dass es gut ist, viele Ratgeber zu haben. Wir brauchen weise Menschen, die von der Gemeinde anerkannt werden, richtig? In der Regel sind das die Pastoren und Leiter der Gemeinde. Sie kommen zusammen und diskutieren. Und wie in Apostelgeschichte 15 kommt die Schlussfolgerung, es erschien dem Heiligen Geist und uns gut. Und dann lernt, euch dem unterzuordnen, auch wenn ihr es momentan nicht versteht. Vertraut darauf. Aber Pastor, ich ordne mich nur Leuten unter, die schlauer sind als ich. Mein IQ ist ziemlich hoch. Ich weise nur ungern darauf hin, Pastor, aber er ist ziemlich hoch. Also ist es für mich schwer, in der Gemeinde auf Leute zu hören. Einige von ihnen haben nicht mal einen großen Wortschatz. Entschuldigung, Pastor Prince, aber auch deine Grammatik. Entschuldige, ich muss lernen, demütig zu sein. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Mein Sohn Justin ist jetzt 12 Jahre alt. Als Jesus 12 Jahre alt war, war er im Tempel. Er saß dort, hörte zu und stellte Fragen. Hätte Jesus damals die Bergpredigt gehalten, wäre das mit 12 Jahren nicht angemessen gewesen. Aber was tat er? Er stellte Fragen. Das ist die Rolle eines Kindes, richtig? Die Bibel sagt, er stellte Fragen und hörte zu. Die älteren Menschen, die Rabbis, die Lehrer um ihn herum, waren erstaunt über seine Antworten. Aber eigentlich gab er doch gar keine Antworten. Er hörte zu und stellte Fragen. Sie müssen ihm Gegenfragen gestellt haben. Was denkst du, junger Mann? Was ist deine Meinung dazu? Dann, als er antwortete, waren sie erstaunt über seine Antworten. So ist der Ansatz von jemandem, der wächst und noch nicht vollständig reif ist. Achtet auf seine Haltung. War Gott zufrieden mit seinem Sohn? Der nächste Vers, nachdem die Mutter ihn zurückgebracht hatte, lautet, wir haben dich gesucht. Jesus sagte, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das waren die ersten Worte in seinem Dienst, mit 12 Jahren. Die letzten Worte seiner Dienstzeit, in seinem irdischen Leben, also vor seiner Auferstehung am Kreuz, lauteten, es ist vollbracht. Okay, passt auf. Was ist vollbracht? Was ist beendet? Das Werk des Vaters, uns alle zu retten. Der nächste Vers besagt, dass Jesus wuchs. Nein, Moment mal. Der nächste Vers sagt tatsächlich, er ging mit ihnen zurück und war ihnen untertan. Was bedeutet untertan? Dieses Kind, das mit 12 Jahren weiser war als Josef und Maria, weiser als die Rabbis seiner Zeit. Wenn er einen IQ-Test gemacht hätte, wäre euer Ergebnis... Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es wäre weit unter seinem. Aber obwohl er schon mit 12 Jahren so weise war, war er ihnen untertan. Warum? Das ist immer ein Test. Wenn Menschen befördert werden, ist der Test immer Demut. Ich habe meinem 12-jährigen Sohn Justin vor ein paar Tagen gesagt, siehst du das? Wenn du jemanden fallen siehst, dann, so hat es Salomo in seiner Weisheit gesagt, gab es lange vorher Stolz. Und lange bevor jemand respektiert und geehrt wird, ist da Demut. Vor der Ehre kommt die Demut. Stolz kommt vor dem Fall. Stolz schleicht sich ein und dann kommt der Fall. Das ist sicher. Ihr müsst darauf achten, besonders wenn ihr gelobt oder befördert werdet. Ihr müsst lernen zu sagen, das habe ich auch Justin beigebracht, durch Gottes Gnade. Es ist noch ein Lernprozess für ihn. Jungen sagen oft, ja, ich habe es geschafft. Und dann schaut er mich an und sagt, durch Gnade. Ich glaube, er sagt es nur, aber eines Tages wird er es mit wahrer Erkenntnis sagen. Es geschieht alles durch Gnade. Wenn ich sage, es geschieht durch Gnade, dann meine ich wirklich durch Gnade. Folgt ihr mir? Also, warum brauchen wir dann Lehren und Predigten? Warum? Johannes sagt, ihr habt die Salbung und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ihr wisst es, aber ihr braucht eine klare Stimme, ein klares Wort. Das ist der Zweck des Lehrens. Oft bestätigt meine Lehre das, was ihr bereits in eurem Herzen habt. Ihr sucht eine Antwort von Gott. In der letzten Woche habt ihr über etwas gebetet. Und ich gebe etwas weiter, vielleicht sogar nur beiläufig, was ich gar nicht sagen wollte. Und ihr denkt, das ist für mich. Es bestätigt das, was ihr bereits in eurem Herzen habt. Also, ihr braucht trotzdem die Lehre. Die Bibellehre ist wie das Gleis einer Eisenbahn. Die innere Salbung ist wie die Lokomotive. Ohne das Gleis mag sich die Lokomotive in alle möglichen Richtungen bewegen, gelangt aber nicht ans Ziel. Wie Liverpool im letzten Spiel. Sie waren überall und nirgends. Ich war so enttäuscht. Wenn man Kraft hat, aber kein Gleis, ist das gefährlich. Ein Gleis ohne Kraft bringt nichts. Man kommt nirgendwo hin. Man braucht die innere Salbung und die Bestätigung durch das Wort. Die Macht des geschriebenen Wortes Gottes. Und normalerweise kommt das durch Lehre und Predigt. Versteht ihr das? Du meine Güte, das ist nur die Einleitung. Wir müssen eine Freizeit machen, eine dreitägige Freizeit, bei der wir nichts anderes tun, als das Wort zu lernen. Wir können auch hier im Gottesdienst eine Freizeit haben, okay? Bringt eure Schlafsäcke mit. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt. Ich habe euch nicht gepredigt, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie innerlich kennt. Aber ihr wisst nicht, dass ihr sie innerlich kennt. Also sage ich euch, was euer Inneres euch schon gesagt hat. Und ihr wisst, dass es die Wahrheit ist, weil es das bestätigt, was ihr innerlich habt. Hört zu, er sagt nicht, dass ihr das, was ihr innerlich habt, mit eurem menschlichen Verstand bestätigen müsst. Das ist nicht logisch. Oft geht es über euren Verstand hinaus. Denn Gott hat nicht vorgesehen, dass ihr euer Leben nur durch euren menschlichen Verstand führt, sondern durch euren Geist. Euer Verstand ist euer Diener. Macht ihn nicht zu eurem Chef, sonst beherrscht er euch. Preist den Herrn. Jetzt fange ich an zu predigen. Okay, zurück zum Geist des Herrn. Schaut auf die sieben Geister Gottes, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Oft manifestieren sich die Gaben des Heiligen Geistes in diesem Bereich. Es gibt 9 Geistesgaben. 3, um etwas zu sagen. 3, um etwas Kraftvolles, Übernatürliches zu tun. Die letzten 3, um etwas zu erkennen. Um zu erkennen, zu sagen, zu tun. Um zu erkennen, die Gabe des Wortes der Weisheit, das meist mit der Zukunft zu tun hat. Die Gabe des Wortes der Erkenntnis. Da ist jemand hier, der an der und der Krankheit leidet. Wenn ich im Gottesdienst diese Kranken anspreche, ist das ein Beispiel für das Wort der Erkenntnis. Dann die Gabe der Unterscheidung der Geister, Engel oder Dämonen erkennen, okay? Das sind alles Erkenntnisgaben. Das sind die drei Erkenntnisgaben, die drei Offenbarungsgaben. Das ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Durch diese Gaben manifestiert er sich. Und dann gibt es die Gaben des Sprechens. Gaben, die sich aufs Sprechen beziehen. Welche? Ihr wisst es alle. Zungenrede, Auslegung der Zungenrede und die Gabe der Prophetie. Jeder kann prophezeien, richtig? Prophetie. Und die letzte Kategorie sind die Gaben des Handelns, der Wunder, die über unsere normale Fähigkeit hinausgehen. Welche sind das? Die Gaben der Heilungen, die Gabe der Wunderwirkungen und die Gabe des Glaubens. Denn die Gabe des Glaubens muss in all dem wirken, damit es funktioniert. Jemandem zu sagen, spring jetzt auf, wenn er zum Beispiel ein verkrüppeltes Bein hat, erfordert die Gabe des Glaubens, damit es wirklich funktioniert. Diese sind Manifestationen des Geistes. Übrigens, was sind die Kraftgaben? Der Geist des Rats und der Kraft. Denkt daran, in der Bibel steht, Simson hatte nichts in der Hand, außer einem Eselskinnbacken. Und 1000 Philister zogen ihm entgegen. Er nahm den Kinnbacken des Esels und plötzlich kam der Geist Gottes mächtig auf ihn. Mächtig. Als Kraft manifestiert. In diesem Moment brauchte er keine Weisheit. Er brauchte den Geist der Kraft. Habt ihr verstanden? Folgt ihr mir soweit? Ich möchte euch jetzt die Gebete von Paulus zeigen. Es gibt zwei Gebete von Paulus, die wir jeden Tag über uns selbst beten sollten, weil es geistinspirierte Gebete sind. Wenn sie für Paulus damals gut waren, sind sie immer noch aktuell, weil sie vom Geist kommen. Ihr könnt sie für euch selbst beten. Das erste steht im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Dort schreibt Paulus, ich bete für euch, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Habt ihr den Heiligen Geist? Ja, aber der Heilige Geist soll sich in unserem Leben auch besonders als Geist der Weisheit und Offenbarung manifestieren. Durch den Geist der Weisheit können wir sagen, ich sehe es. Ein gutes Beispiel davon ist das Leben von Josef. Im Alten Testament kam der Heilige Geist nicht auf jeden, sondern nur auf Propheten, Priester und Könige. Aber manchmal, wie wir in der Bibel sehen, kam er auf Einzelne, die bedeutend waren. Wie Josef, der kein König war. Schaut euch das an. Er war ein Sklave. Sklave. Zu dieser Zeit hatte der Pharao, als Josef ein Sklave war, zwei Träume, in denen die Zahl 7 eine besondere Rolle spielte. Im ersten Traum kamen 7 Kühe aus dem Fluss Nil. Diese 7 Kühe waren, so steht es in einer Übersetzung, schön und fett. Ich las das und dachte, Fett ist gut. Richtig? Schön und fett. Dann erschienen plötzlich 7 andere Kühe. Und es heißt, sie waren dünn. In der Bibel steht, sie waren hässlich und mager. Also mager ist schlecht. Jemand sagte mir neulich, Pastor Prince, du siehst mager aus. Wenn man so schriftkundig ist wie ich, ist das kein Kompliment. Ich sagte neulich zu meiner Frau, ich will wieder fett sein. Ich war mal fett. Also 7 fette, schöne Kühe und 7 dünne, hässliche Kühe. Und die Bibel sagt, die dünnen, mageren Kühe fraßen die fetten Kühe. Die dünnen fraßen die fetten Kühe. Und der Traum endete. Teil 2. Ein weiterer Traum. Diesmal ging es um Getreide. Ein Halm hatte 5 Ähren. Nein, sorry, 7 Ähren. Wisst ihr, wie viele Ähren ein durchschnittlicher Weizenhalm hat? 5. Höchstens 5. Aber 7 volle Ähren, prall und saftig. Was bedeutet das? Eine außergewöhnliche Ernte. Der Pharao sah also 7 Halme Weizen, jeder mit 7 Ähren, beziehungsweise Weizenhalme mit jeweils 7 Ähren. Und dann auf der anderen Seite, das ist die positive Seite, jetzt zur negativen. Es gab 7 hässliche Halme ohne Ähren. Schaut nicht umher. Pastor, ich rede von meinem Mann. Nein. Konzentriert euch auf das Wort. Ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Sagt, sein Kopf ist prall und saftig. Ihr konzentriert euch viel auf den Kopf, hm? Und diese dünnen Ähren fraßen die guten auf. Aber danach sahen die mageren Ähren immer noch mager und hässlich aus, genauso wie die Kühe. Der Pharao wusste, dass es ein übernatürlicher Traum war. Kein Magier konnte ihn deuten. Also holten sie Josef, weil er den Traum des Mundschenks und des Bäckers im Gefängnis gedeutet hatte. Erinnert ihr euch? Der eine Traum war eine Botschaft des Todes, der andere eine der Rettung. Wie bei Jesus, als er zu den beiden Dieben sprach, die mit ihm gekreuzigt wurden. Eine Botschaft des Todes und eine Botschaft der Rettung. Jedenfalls wurde Josef vor den Hof gerufen. Ich erzähle das alles, um euch zu zeigen, wie sich der Geist der Weisheit und Offenbarung manifestiert. Wie gesagt, Demut kommt vor Ehre. Josef sagte zum Pharao, ich kann den Traum nicht deuten. Ich kann es nicht, aber Gott wird dir die Antwort geben. Seht selbst. Dann sagte er, dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen. Josef erklärte ihm, die 7 fetten Kühe und 7 fetten Ähren stünden für 7 Jahre Überfluss. Die 7 mageren Kühe und Ähren stünden für 7 Jahre Hungersnot. 7 Jahre Überfluss, gefolgt von 7 Jahren Hungersnot, das war die Auslegung des Traums. Was Josef daraufhin noch sagte, war etwas Zusätzliches. Gottes Weisheit gab ihm noch mehr zu sagen. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben. Das haben wir auch in unserer Gemeinde praktiziert. Wir haben 20% beiseite gelegt, um ein Segen für andere zu sein. Er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. Es hängt davon ab, wann der Herr beginnt, dich zu führen und zu leiten. Du kannst hieraus Weisheit schöpfen. Josef sagte, spart 20%, esst nicht alles auf. In den 7 guten Jahren spart 20%. Und dann, wenn die 7 schlechten Jahre kommen, werden alle zu euch kommen. Auch seine Brüder, ihr kennt die Geschichte. Was geschah am Ende? Der Pharao sagte, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. So wird es auch bei euch sein, in eurem Beruf und Dienst. Amen. Ehre kam, aber Josef wusste, dass die Ehre nicht aus seinen eigenen Bemühungen kam, sondern aus der Weisheit Gottes. So wie bei Daniel. Gott wird dir die Antwort geben. Seid ihr noch bei mir? Viele von euch spüren den Geist der Weisheit. Möchtet ihr das? Dann betet jeden Tag dieses Gebet aus Epheser 1, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Wenn euer Kind die Wichtigkeit des Gottesdienstbesuchs oder des Wortes Gottes nicht versteht und stattdessen nur von den sozialen Medien der Welt beeinflusst wird und sich darin verliert, dann betet dieses Gebet für es. Gott, gib ihm den Geist der Weisheit und Offenbarung. Plötzlich wird euer Kind erkennen, was mache ich da eigentlich? Diese Leute haben auch keine Antworten, sie reden nur. Und plötzlich, wow, die Antwort war die ganze Zeit da. Das ist sicher. Das ist nicht vielleicht, möglicherweise, sondern sicher. In der Bibel geht es nicht um vielleicht, möglicherweise. Nein, Gott schenkt Gewissheiten, wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Wow. Offenbarung kommt. Ihr könnt ihm die Offenbarung nicht geben. Ich kann ihm die Offenbarung nicht geben. Aber ich bete, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung empfangt. In der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das griechische Wort hier ist photiso, wovon wir Foto ableiten und was erleuchten bedeutet. Eine Übersetzung spricht von den Augen eures Herzens. Das bedeutet, ihr seht die Antwort. Ihr seht, was zu tun ist. Josef stand da und sah die Antwort. Er sah, was die 7 Kühe bedeuteten. Er sah die Lösung. Euer Chef sucht jemanden, der das sehen kann. Euer Kunde will jemanden, der vorausschauend ist, jemanden, der prophetisch ist. Amen. Oft geht das mit dem prophetischen Geist einher. Ihr seht die Zukunft eurer Kinder, denkt aber vielleicht, ach, das ist nur ein Gedanke. Nein, nein, die Sprache des Heiligen Geistes sind Visionen und Träume. Wie viele von euch wollen Kraft? Diejenigen von euch, die hart arbeiten, Gewichte heben, laufen, bis sie mager sind. So mager wie ich. Nicht, weil ich laufe. Sondern, weil ich mehr essen muss. Möchtet ihr, dass der Geist der Kraft auf euch kommt? Das ist das nächste Gebet in Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Wenn ihr mit Kraft in eurem inneren Menschen gestärkt seid, wirkt sich das auf euren Körper aus. In der Bibel steht, dass der menschliche Geist Leiden ertragen kann. Der Geist erweckt euren Körper zum Leben. So geschah es bei Simson. Simson war kein Prophet, Priester oder König im Alten Testament. Aber der Geist kam auf ihn, weil er der designierte Richter Israels war, um sie zu befreien. Habt ihr meinen Gedankengängen folgen können? Die Zeit ist um. Ich muss euch gehen lassen. Ich habe gerade erst angefangen. Ich habe noch so viel mehr. Wurdet ihr gesegnet? Preist Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Diese 2 Gebete könnt ihr jeden Tag beten. Es ist nicht so, dass ihr im Namen von Jesus betet und dann nicht mehr betet. Nein, diese Gebete sind kontinuierliche Gebete. Paulus betete sie ständig für die Gemeinden. Möge der Geist der Weisheit und Offenbarung sich in eurem Leben manifestieren. Neigt eure Köpfe und schließt eure Augen. Lieber Zuschauer, falls du dein Vertrauen noch nie bewusst in Jesus Christus gesetzt hast, all das, was wir lernen, dient dazu, dass wir in Christus bleiben. Wenn du außerhalb von ihm bist, gibt es kein Leben, kein Licht, keine Liebe. Er kam, weil er dich liebt. Er starb am Kreuz für deine Sünden und ist von den Toten auferstanden, um dich zu rechtfertigen. Wenn das auf dich zutrifft und du sagst, Pastor, ich möchte, dass Jesus Christus mein Leben ist. Dieses Leben ist ewiges Leben. Ich möchte, dass Jesus meine Weisheit, meine Stärke, meine Gesundheit ist. Ich möchte, dass Jesus mein Retter ist. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, will ich wissen, dass der Himmel mein Zuhause ist, weil Jesus Christus mein Retter ist. Und ich möchte, dass er mein Herr ist. Wenn das auf dich zutrifft, wo auch immer du bist, dann sprich mir jetzt nach. Bist du bereit? Sag, himmlischer Vater, im Namen von Jesus bitte ich dich, schenke mir, Vater, die volle Errettung durch Jesus Christus, weil Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist. Danke, dass du ihn von den Toten auferweckt hast, zu meiner Rechtfertigung. Alle meine Sünden sind vergeben. All meine Krankheiten sind geheilt. Danke, Vater. Von jetzt an werde ich niemals allein gehen. Im Namen von Jesus. Amen. Preis den Herrn. Wenn du mitgebetet hast, wirst du nie allein sein. Du weißt, welches Team du unterstützen sollst, okay? Es ist Teil deines Erlösungsgebets. Steht auf, hebt eure Hände, wo auch immer ihr seid. und dies gerade seht. Ich bete für euch im Namen von Jesus, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe, die Augen eures Verständnisses erleuchtet, überflutet mit Licht, dass ihr wissen mögt, dass ihr sehen mögt, was Gott euch in dieser Woche zeigen will. Und Gott stärke jeden von euch durch seinen Geist mit Kraft an dem inneren Menschen, zu aller Ausdauer und Geduld, dass ihr auch in eurem moralischen Charakter in dieser Woche hervorragend seid. Im Namen des Herrn Jesus und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.